Anhand des Gesichts belegen wir uns auf Ausweisen selbst, dementsprechend ist es identitätsstiftend. Die ganze Prämisse des Films Face Off im Körper des Feindes des Regisseurs John Woo, in dem Nicolas Cage und John Travolta Gesichter tauschen, funktioniert nur auf Grundlage dieser Wahrnehmung. Cage' Figur sagt im Körper von Travolta zu Travoltas Figur im Körper von Cage, gucke ich jetzt in den Spiegel oder doch nicht? Einen Gesichtsausdruck wie in diesem Film kann man selbst auch durch Face-Swapping-Apps ausprobieren. Es entsteht jedoch ein existenzielles Unbehagen, wenn man sein Gesicht also im Grunde sich selbst am Körper eines anderen betrachtet. Es ist, als würde einem mit dem Gesicht für einen Augenblick auch die Identität gestohlen. Bemerkenswerterweise nimmt die Mehrheit der angebotenen Filter Gesichtsmodifikationen vor, statt zum Beispiel nur Hintergründe auszutauschen oder Farben zu ändern. In einem Anfall von herbeigesehntem Transhumanismus Light tragen wir dann tierische Ohren, modellierte Gesichter, digitales Ornament. Um unsere visuellen Selbsterzählungen für ein diffuses Publikum anschlussfähig zu halten, verwenden wir narrative Codes, die schnell entschlüsselt und gelesen werden können. Der Sprung in die Luft am Strand, der Ausblick aus dem Hotelzimmer, das Porträt in Sportkleidung, die von oben fotografierten Füße in Wanderschuhen, das Essen, die Tiere, das Gesicht. In der Gesamtheit aller Bilder erschaffen wir eine identitätsstiftende Selbsterzählung unseres inszenierten Lebens, die wir anderen mitteilen. Dabei nimmt unter den Selfies das sogenannte Spiegel-Selfie eine besondere Rolle als Kulturtechnik ein, die Narzissmus sozial genehmigt und standardisiert. In seiner beständigen Selbstausstellung erinnert das Spiegel-Selfie nicht zuletzt an den von dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan verwendeten Begriff des Spiegelstadiums.